breathing, we found greed and control, cameras on everything. They're watching eye, government spies paid to tell lies. And in the end, who wins? Pow! Said it all falls down. It all falls down. Hell on earth. Man created the devil. And the devil created the excuse to justify the killing that we don't see on the news. And I wonder, will history repeat itself? When they're numbering you. Sunday Service und das gerade eben waren Atari, Teenage Riot, die Band um Alec Empire sind zurück, gab eine 10-jährige Auszeit und ja, mit Reset wird hier wirklich auf die Reset-Taste gedrückt und so heißt das, im Februar erscheint das neueste Album J1M1, der Titel gerade eben, was ob das für Jimmy stehen soll, nur das I statt eine 1 geschrieben, das ja, egal, der Track auf jeden Fall, wie man sie kennt, mit fetten Electro-Beats. Ich habe noch Musik für euch in der letzten Stunde von Mayonnaise Beach. Beat Spacek ist dabei, dann The Sidekicks, die Diagrams und hier ganz alte Helden, nämlich Dave Lowery mit seiner Band Cracker. March of the Billionaires, das waren Cracker. Cracker ist die Band um den Kemper van Beethoven-Sänger David Lowery. Kemper van Beethoven wahrscheinlich so eine bekanntere Band. Cracker, irgend so ein Nebenprojekt gewesen, vor 20 Jahren gegründet von David Lowery, damals zusammen mit dem Gitarristen Johnny Hickman. Die haben jetzt ihr zehntes Studioalbum schon veröffentlicht, Berkeley to Bakersfield betitelt. Beide Städte an der Ostküste der USA, beide vielleicht so 5 Stunden Autofahrt voneinander entfernt, aber doch musikalische Gegensätze, wie sie auch bei Cracker so ein bisschen durchkommen, eigentlich so ein bisschen Classic Rock angehaucht und ein bisschen Punk auch noch dabei. Das ist auch nach 20 Jahren Bandgeschichte immer noch rauszuhören. Und das Schöne dabei ist, diese Platte in Originalbesetzung aufgenommen, wirklich mit den alten Mitgliedern von damals. Das ist schon eigentlich eine relative Seltenheit. Hier nochmal ein Song von Cracker, der heißt Beautiful. Beautiful, einer von vielen Ohrwurm-Songs, die man auf dem neuesten Album Berkeley to Bakersfield hören kann, von Cracker, der Band von David Lowery. Tolle Platte und für alle Kemper von Beethoven-Fans sowieso natürlich ein Muss, sich das dann irgendwie auch mal anzuhören. SpaceX sind eine Band aus England, die sich Mitte der 90er gegründet haben. Die drei nennen sich Ed SpaceX, Morgan SpaceX und Steve SpaceX. Und Steve SpaceX, da heißt eigentlich in Wirklichkeit Steve White, nennt sich jetzt auch Beat SpaceX und macht mit Modern Streets Musik auf Ninja Tune, die ja ziemlich soulig ist und ziemlich elektronisch natürlich. Hier kommt der Song mit dem Titel welcher kommt eigentlich? Ich habe den falschen hier angewählt, sehe ich gerade. Jetzt kommt der richtige Beat SpaceX mit In-Flight Wave. We'll be right back. Basic mit ganz merkwürdigen, souligen, poppigen Elektro-Zeugs hier. In-Flight Wave, der Song von seinem Album Beat Spacek. Er hat schon mal eine Soloplatte rausgebracht als Steve Spacek, das ist schon ein paar Jahre her. Jetzt, glaube ich, das Debüt als Beat Spacek, warum er seinen Namen hier und da wechselt, das weiß ich nicht wirklich. Vielleicht einfach, weil die Musik so unterschiedlich ist und nicht zusammenpasst. Das wäre vielleicht ein Grund. Ansonsten auch etwas verwirrend, diese ganzen Namen, die man sich dann vielleicht merken muss und auch vielleicht gar nicht das immer so mitkriegt, wenn dann die Leute, die man vielleicht von den Bands oder anderen Projekten kennt, neue Platten rausbringen. Aber das ist ja sein eigenes Bier. Ne? Hier nochmal Beat Spacek mit I Want You. I want you, So hold that this is you. I want you, I need you to hold that this is you. I do, I want you. So hold that this is you. I want you, I need you to hold that this is you. I want you, I do. You. Das war ein Track von Beat Spacek von seinem Album Modern Streets. Ich kann mir schon vorstellen, dass das ein bisschen der Sound des Jahres werden könnte. Schon relativ ungewöhnlich, was er hier macht und auf jeden Fall ganz interessant das Ganze musikalisch. Ziemlich oldschool unterwegs sind The Sidekicks. Was die machen musikalisch? Na, hört am besten selbst. Hier kommen sie mit Hell is Warm. Thank you. Sidekicks kommen aus Cleveland, Ohio, machen auch schon seit gut 10 Jahren zusammen Musik. Ganz früher in der ersten Besetzung war das eher so ein bisschen Punkrock im Stile von Hot Water Music, also mit ganz viel Hardcore auch mit dabei. Inzwischen sind sie sehr viel seichter und sehr viel ruhiger geworden, haben so ein bisschen Schritt Richtung, weiß nicht, College Rock gibt es das noch von der Bezeichnung her, gemacht. Also ja, irgendwie so ein bisschen rockigere Indie-Sound. Runners in the Nerved World heißt ihr Album, welches diese Woche erscheint. Und ich muss ehrlich sagen, eine Platte, die ein bisschen zu glatt klingt im Prinzip und ein bisschen zu produziert, aber ansonsten machen die Songs echt richtig viel Laune. Ich habe die Platte ein paar Mal gehört zu Hause und muss echt sagen, da sind vor allen Dingen auf Albumlänge viele, viele gute Songs drauf. Produziert das Ganze Phil Eek, der hat ja auch schon Leute wie Modest Mouse, die Shins und andere im Studio gehabt und groß und berühmt und bekannt gemacht. Mal gucken, ob The Sidekicks auch dieses erfährt, dieses berühmt werden. Wir hören hier nochmal einen weiteren Song, eben der hieß Hell is Warm. Hier ist The Kid Who Broke His Wrist von The Sidekicks. Cemeteries don't seem the same since Summer had her hand on my ribs and I was underneath. I was spent inside of that vision, and I was spent inside televisions. Ihr hört den Sunday Service und das war doch eben gerade feinster Indie-Rock oder etwa nicht. Das waren Menace Beach, eine Band aus Leeds, sind zu fünft und haben schon so einige Singles veröffentlicht. Die Band wurde gegründet 2012. Es gab Singles, es gab eine EP, es gab ein paar Compilation-Beiträge und jetzt das Debütalbum von Menace Beach. Red World heißt diese Platte und ja, die ist Album der Woche beim Sunday Service. Typischer Indie-Sound, wie ich ihn mag, ein bisschen neu sich mit flirrenden Indie-Gitarren, die so ein bisschen an die 90er Jahre des amerikanischen Indie-Pops, ich sag mal so Pavement, späte Pavement vielleicht denken lassen, aber auch so ein Girl-Boy-Gesang, der ziemlich poppig ist und auf jeden Fall in der Kombination richtig viel Spaß macht. Eben gerade gab es Elastic und, von Menace Beach und hier kommen sie nochmal mit Dig It Up. Dig It Up waren auch die, sag ich mal, großen Vorbilder wie Mabadi Valentine nicht zu überhören. Zumindest was die Gitarreneffekte anging, haben Menace Beach hier auf jeden Fall richtig gut abgekupfert bei ja, den großen Vorbildern Mabadi Valentine. Das macht gar nichts, das machen sie richtig gut. Menace Beach, Köpfe dieser Band aus Leeds sind Ryan Needham und Liza Violet. Und komplettiert werden sie unter anderem von Nestor Matthews, der ist Schlagzeuger bei Skylarkin, auch eine ganz tolle Band. Matt Spalding von U Animals ist dabei, das ist der Bassist, glaube ich. Und dann noch ein gewisser MJ, der bei den Hookworms spielt. Also bekannte, naja bekannte, zumindest bekanntere Indie-Bands aus dem Vereinigten Königreich, die hier die Band komplettieren. Menace Beach, wirklich eine spannende Band hier mit einer tollen Platte, Red World. Das ganze Album der Woche beim Sunday Service. Dritter Track kommt hier mit Taste Like Medicine. I'm not scared, I'm just a different person. Taste Like Medicine hieß dieser Song hier. Ich würde sagen, Sounds Like Very Good Indie Rock. Manet's Beach aus Leeds mit ihrem Album Red World haben wirklich eine hervorragende, frisch klingende, spannende Platte veröffentlicht. Und das Ganze ist ja Album der Woche beim Sunday Service. Dazu auch wie gewohnt mehr auf der Homepage unter sundayservice.de. Da gibt es auch die Playlist zum Nachlesen, Konzertankündigungen, Plattenkritiken, die Sendung zum Nachhören und so weiter und so fort. Also sundayservice.de, die Adresse für gute Musik, hoffe ich zumindest für euch. Die nächste Band kommt aus Rumänien und wurden bezeichnet vom Guardian als the best Gypsy Band in the world. Es geht um Taraf de Haiduks, die auch schon seit 25 Jahren Musik machen, mit dem Kronos Quartett zusammengearbeitet haben, mit Johnny Depp in einem Film aufgetreten sind und so weiter und so fort. Und die Band veröffentlicht jetzt eine Platte zum Jubiläum. Auf Lovers, Gamblers and Parachute Skirts heißt dieses Werk. Und wer Bands wie Hawk on a Hacksaw mag oder ähnliches mit osteuropäischer Folklore, der sollte auf jeden Fall mal ganz gezielt hinhören. Wir hören Taraf de Haiduks mit ihrem Song. Moment, sind auch auf Englisch alle die Titel, dass ich hier auf Rumänisch keine Zunge abbrechen muss. Das heißt dann Moldavian Shepherd's Dance. waited for me in the dark change of our street. Tja, schönster Popmusik hier gab es gerade von Diagrams vom Album Chromatics, welches diese Woche erscheint. Der Song Gentle Morning Song. Diagrams ist die Band von Sam Genders. Der hat früher mal bei The Accidental oder auch bei Tang mitgespielt. Vor allem bei Tang hatte er, sag ich mal, die Kombination aus Elektronik, Folk und Popmusik ausgelotet. Elektronik, okay, als Produktionsmittel immer noch, aber nicht mehr so im Vordergrund. Den Folk hat er ganz weggelassen, aber die Popmusik ist jetzt der neue Fokus bei den Diagrams. Er ist so, ja, die einzige Konstante eigentlich, was das Line-Up angeht. Mit unterschiedlichen Musikern ist er unterwegs und Chromatics, das zweite Album von ihm. Da sind einige schöne Songs, aber auch einige, die, naja, eher so ein bisschen Beiwerk sind. Die Platte hat wirklich gute Momente, aber auf ganze Albumlänge dann doch vielleicht ein kleines Tick enttäuschend. Alte Tang-Platten waren dann doch irgendwie sehr, sehr, sehr viel besser, obwohl die Platte jetzt auch nicht schlecht ist hier, ne? Muss ich auch nochmal irgendwie kurz anmerken. Wir nochmal rein in Diagrams mit Dirty Broken Bliss. We drove our horses all the day to the setting sun. Sweat was raining from our brows, we were overcome. She said, oh my God, what is this? Suck my skin, take my wrist. Let's go! And evil creatures there, yet we were saved by the walking wonders, spectral mist. Suck my skull, hold my wrist. This circus works with our x-ray eyes. No bonus. Suck my skull, hold my wrist. Over. All we need Dirty Broken Bliss, das waren Diagrams, der Song vom neuesten Album Chromatics. Ja, schöne Farben gibt es da drauf zu sehen, so ein bisschen Spektralbereich und ja, großes Spektrum auf jeden Fall auch abgedeckt hier musikalisch bei Sam Genders und seiner Band. Marcel Gein ist ein Wahlhamburger, der diese Woche sein Debütalbum Passanten veröffentlicht. Darauf klingt er wie so eine Mischung aus, ich sag mal, Moritz Krämer, Nils Frevert. Von den Texten her, von der Gesangsart her. Wir hören den Song Falten. Immer wenn's mir furchtbar geht, wirkt sie ein bisschen älter. Kriegt Falten im Gesicht, graues Haar und Augenränder. Und immer wenn ich glücklich bin, wirkt sie plötzlich so jung. Und scheint das alles schon vergessen, für ein paar Tage nicht so stumm. Du hast es Besseres verdient. Was ist Besseres verdient? Das alles war nie einfach mit den Jungs im Gepäck. Geburtstage im Krankenhaus und Nächte in dem Bett. Und so oft fehlst dir an Zuspruch und so viel, was du vermisst. Und nun das gottverdammte Zeug, das dein Bruder innerlich zerfrisst. Oh, oh, oh. Du hast was Besseres verdient. Oh, Besseres verdient. Irgendwie ist das verrückt. Du hast es Besseres verdient. Und irgendwann blickst du zurück. Du hast es Besseres verdient. Tja, Marcel Gein, so hört er sich also an. Auf dem Album Passanten gibt es viele Songs drauf mit Alltagsbeobachtungen, die ja manchmal wirklich mit ein bisschen Augenzwinkern vorgetragen werden und ja, so ein bisschen seinen Blick auf die Welt darstellen. Falten eben gerade. Ein Song von Marcel Gein, der auch mal eine Zeit lang in Saarbrücken gelebt hat. Aber wo er eigentlich herkommt, habe ich noch nicht rausgefunden. Das war das Sunday's First für heute. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich wie immer fürs Zuhören. Hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt, neue Musik gefunden, euch anregen lassen für den nächsten Besuch im Plattenladen. Und ja, letzter Song kommt von Hypercolor. Das ist ein Trio, welches in New York City ansässig ist und welches ein bisschen Jazz-Rock, New Wave-Geschichten macht. Also auch ganz viele komische Einflüsse verarbeitet. Und ja, die drei haben hier mit Hypercolor ihr Debütalbum am Start. Das Ganze erscheint auf dem Label von John Zorn. Sadik heißt das. Und ja, hier kommt der Song Quixotic. Und ja, bis nächste Woche an gleicher Stelle.